Abschnitt 3 aus Legenden von Rübezahl, aus Volksmärchen der Deutschen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Legenden von Rübezahl, aus Volksmärchen der Deutschen, von Johann Karl August Musäus. Dritte Legende. Nicht immer war Rübezahl bei der Laune, denen, die er durch seine Neckereien in Schaden und Nachteil gebracht hatte, einen so edelmütigen Ersatz zu geben. Oft machte er nur den Plagegeist aus boshafter Schadenfreude und kümmerte sich wenig darum, ob er einen Schurken oder einen Biedermann foppte. Oft gesellte er sich zu einem einsamen Wanderer als Geleitsmann, führte unvermerkt den Fremdling irre, ließ ihn an dem Absturz einer Bergzinne oder in einem Sumpfe stehen und verschwand mit höhnendem Gelächter. Zuweilen erschreckte er die furchtsamen Marktweiber durch abenteuerliche Gestalten wildfremder chimärischer Tiere, welches Blendwerk zu dem scherzhaften Irrtum Anlass gegeben, dass neulich unser Produktensammler unter Büschings Firma den leibhaften Rübezahl mit unter Europens Produkte aufgenommen hat. Denn das leopardenähnliche Tier, das sich zu Zeiten im sudetischen Gebirge soll sehen lassen, von den Butterweibern Rüsow genannt, ist nichts anders als ein Phantom von Rübezahl. Anmerkung: Europens Produkte, Dessau 1782, Seite 249 und Büschings Erdbeschreibung, dritter Teil, erster Band, Seite 212. Ende der Anmerkung. Oft lähmt er dem Reisigen das Ross, dass es nicht von der Stelle konnte, zerbrach den Fuhrleuten ein Rad oder eine Achse am Wagen, ließ vor ihren Augen ein abgerissenes Felsstück in einen Hohlweg hinabrollen, das sie mit unendlicher Mühe auf die Seite räumen mussten, um sich freie Bahn zu machen. Oft hielt eine unsichtbare Kraft einen ledigen Wagen, dass sechs rasche Pferde ihn nicht fortzuziehen vermochten, und ließ der Fuhrmann merken, dass er eine Neckerei von Rübezahl wähne, oder brach er aus Unwillen in Invektiven gegen den Berggeist aus. So hatte er ein Heer Hornissen, das die Pferde wütig machte, einen Steinhagel oder eine reichhaltige Bastonade von unsichtbarer Hand zu erwarten. Mit einem alten Schäfer, der ein gerader, treuherziger Mann war, hatte er Bekanntschaft gemacht und sogar eine Art von vertraulicher Freundschaft errichtet. Er gestattete ihm, mit der Herde bis an die Hecken seiner Gärten zu treiben, welches ein anderer nicht hätte waghalsen dürfen. Der Geist hörte dem Graukopf bisweilen mit eben dem Vergnügen zu, wenn ihm dieser seinen unbedeutenden Lebenslauf erzählte, als Hans Hubrichs Biograf die Leiden und Freuden des alten sächsischen Bauers verschlang, obgleich Rübezahl diese Geschichte nicht so ekelhaft wie jener wiederkäuete. Demungeachtet versah es der Alte doch einmal. Da er eines Tages nach Gewohnheit seine Herde in das Gnomengehege trieb, brachen einige Schafe durch die Hecken und weideten auf den Grasplätzen des Gartens. Darüber ergrimmte Freund Rübezahl dergestalt, dass er alsbald einen panischen Schrecken auf die Herde fallen ließ, sie in wildem Getümmel den Berg herabscheuchte, wodurch sie größtenteils verunglückten und der Nahrungsstand des alten Schäfers in solchen Verfall kam, dass er sich darüber zu Tode grämte. Ein Arzt aus Schmiedeberg, der auf dem Riesengebirge zu botanisieren pflegte, genoss gleichfalls zuweilen die Ehre, mit seiner prahlerischen Gesprächigkeit den Gnomen unbekannterweise zu unterhalten, der bald als Holzhauer, bald als ein Reisender sich zu ihm fand und den Schmiedeberger Äskulap seine Wunderkuren mit Vergnügen sich vordozieren ließ. Er war zu Zeiten so gefällig, das schwere Kräuterbündel ihm ein gut Stück Weges nachzutragen und ihm manche noch unbekannte Heilkräfte derselben kund zu machen. Der Arzt, der sich in der Kräuterkunde weiser dünkte als ein Holzhauer, empfand diese Belehrung übel und sprach mit Unwillen: Der Schuster soll bei seinen Leisten bleiben, und der Holzhauer soll den Arzt nicht lehren. Weil du aber der Kräuter und Pflanzen kundig bist, vom Ysop, der auf der Mauer wächst, bis auf die Zeder zu Libanon, so sag mir doch, du weiser Salomon, was war er, die Eichel oder der Eichbaum? Der Geist antwortete: Doch wohl der Baum, denn die Frucht kommt vom Baume. Na, sprach der Arzt, wo kam denn der erste Baum her, wenn er nicht aus dem Samen sproßte, der in der Frucht verschlossen liegt? Der Holzhauer erwiderte: Das ist, sehe ich, eine Meisterfrage, die mir schier zu hoch ist. Aber ich will euch auch eine Frage vorlegen. Wem gehört dieser Erdengrund zu, darauf wir stehen, dem König von Böhmen oder dem Herrn vom Berge? So nannten die Nachbarn den Berggeist, nachdem sie waren gewitzigt worden, dass der Name Rübezahl im Gebirge konterbannt war und nur Stöße und blaue Mäler einbrachte. Der Arzt bedachte nicht lange. Ich vermeine, dieser Grund und Boden gehöre meinen Herrn, dem König von Böhmen, zu. Denn Rübezahl ist ja nur ein Hirngespinste, ein Nonsens oder Popanz, die Kinder damit fürchten zu machen. Kaum war das Wort aus seinem Munde, so verwandelte sich der Holzhauer in einen scheußlichen Riesen mit feuerfunkelnden Augen und wütiger Gebärde, schnauzte den Arzt grimmig an und sprach mit rauer Stimme: Hier ist Rübezahl, der dich nonsensen wird, dass dir sollen die Rippen krachen. Erwischte ihn darauf beim Kragen, rann ihn gegen die Bäume und Felswände, riss und warf ihn hin und her, wie der Teufel den Dr. Faust Weiland in der Komödie tat, schlug ihm zuletzt ein Auge aus und ließ ihn für tot auf dem Platze liegen, dass sich der Arzt nachher hoch vermaß, nie wieder ins Gebirge botanisieren zu gehen. So leicht war es, Rübezahls Freundschaft zu verscherzen, aber ebenso leicht war es, sie zu gewinnen. Einem Bauer in der Amtspflege Reichenberg hatte ein böser Nachbar sein Hab und Gut abgerechnet, und nachdem sich die Justiz seiner letzten Kuh bemächtigt hatte, blieb ihm nichts übrig als ein abgehärmtes Weib und ein halb Dutzend Kinder, davon er gern den Gerichten die Hälfte für sein letztes Stückchen Vieh verpfändet hätte. Zwar gehörten ihm noch ein paar rüstige, gesunde Arme zu, aber sie waren nicht hinreichend, sich und die Seinigen davon zu nähren. Es schnitt ihm durchs Herz, wenn die jungen Raben nach Brot schrien und er nichts hatte, ihren quälenden Hunger zu stillen. Mit 100 Talern, sprach er zu dem kummervollen Weibe, wäre uns geholfen, unseren zerfallenen Haushalt wieder anzurichten und fern von den streitsüchtigen Nachbarn ein neues Eigentum zu gewinnen. Du hast reiche Vettern jenseits des Gebirges. Ich will hin und ihnen unsere Not klagen. Vielleicht, dass sich einer erbarmet und aus gutem Herzen von seinem Überfluss uns auf Zinsen leiht, so viel wir bedürfen. Das niedergedrückte Weib willigte mit schwacher Hoffnung eines glücklichen Erfolgs in diesen Vorschlag, weil sie keinen besseren wusste. Der Mann aber gürtete früh seine Lenden, und indem er Weib und die Kinder verließ, sprach er ihnen Trost zu. Weinet nicht, mein Herz sagt mir, ich werde einen Wohltäter finden, der uns förderlicher sein wird als die 14 Nothelfer, zu welchen ich so oft vergeblich gewallfahret bin. Hierauf steckte eine harte Brotrinde zur Zehrung in die Tasche und ging davon. Müde und matt von der Hitze des Tages und dem weiten Weg gelang er zur Abendzeit in den Dorfe an, wo die reichen Vettern wohnten. Aber keiner wollte ihn kennen, keiner wollte ihn beherbergen. Mit heißen Tränen klagte er ihnen sein Elend, aber die hartherzigen Filze achteten nicht darauf, kränkten den armen Mann mit Vorwürfen und beleidigenden Sprichwörtern. Einer sprach: Junges Blut, spar dein Gut. Der andere: Hofrat, komm vor dem Fall. Der dritte: Wie du's treibst, so geht's. Der vierte: Jeder ist seines Glücks Schmied. So höhnten und spotteten sie seiner, nannten ihn einen Prasser und Faulenzer, und endlich stießen sie ihn gar zur Tür hinaus. Einer solchen Aufnahme hatte sich der arme Vetter von der reichen Sippschaft seines Weibes nicht versehen. Stumm und traurig stich er aus dem Dorfe, und weil er nichts hatte, das Schlafgeld in der Herberge zu bezahlen, musste er auf einem Heuschober im Felde übernachten. Hier erwartete er ratlos des zögernden Tages, um sich auf den Heimweg zu begeben. Da er nun wieder ins Gebirge kam, übernahm ihn Harm und Bekümmernis so sehr, dass er der Verzweiflung nahe war. 2 Tage Arbeitslohn verloren, dachte er bei sich selber, matt und entkräftet von Gram und Hunger, ohne Trost, ohne Hoffnung. Wenn du nun heimkehrest und die 6 armen Würmer dir entgegenschmachten, ihre Hände aufheben, von dir Labsal zu begehren und du für einen Bissen Brot ihnen einen Stein bieten musst, Vaterherz, Vaterherz, wie kannst du's tragen? Brich entzwei, armes Herz, ehe du diesen Jammer fühlest. Hierauf warf er sich unter einen Schlehenbusch, seinen schwermütigen Gedanken weiter nachzuhangen. Wie aber am Rande des Verderbens die Seele noch die letzten Kräfte anstrengt, ein Rettungsmittel auszukundschaften, jede Hirnfaser auf- und niederläuft, alle Winkel der Fantasie durchspäht, Schutz oder Frist für den hereinbrechenden Untergang zu suchen. Gleich einem Bootsmanne, der sein Schiff sinken sieht, schnell die Strickleiter hinaufrennt, sich in den Mastkorb zu bergen. Oder, wenn er unterm Verdeck ist, aus der Luke springt, in der Hoffnung, ein Brett oder eine ledige Tonne zu erhaschen, um sich über Wasser zu halten. So verfiel unter tausend nichtigen Anschlägen und Einfällen der trostlose Veit auf den Gedanken, sich an den Geist des Gebirges in seinem Anliegen zu wenden. Er hatte viel abenteuerliche Geschichten von ihm gehört, wie er zuweilen die Reisenden getrillt und gehudelt, ihnen manchen Tort und Dampf angetan, doch auch mitunter Gutes erwiesen habe. Es war ihm nicht unbekannt, dass er sich bei seinem Spottnamen nicht ungestraft rufen lasse. Dennoch wusste er ihm auf keine andere Weise beizukommen. Also wagt er es auf eine Prügelei und rief so sehr er konnte, »Rübezahl! Rübezahl!« Auf diesem Ruf erschien alsbald eine Gestalt gleich einem rußigen Köhler mit einem fuchsroten Barte, der bis an den Gürtel reichte, feurigen, stieren Augen und war mit einer Schürstange bewaffnet gleich einem Weberbaum, die er mit Grimm erhob, den frechen Spötter zu erschlagen. »Mit Gunst, Herr Rübezahl«, sprach Veit ganz unerschrocken, »verzeih, wenn ich euch nicht recht tituliere. Hört mich nur an, dann tut, was euch gefällt.« Diese dreiste Rede und die kummervolle Miene des Mannes, die weder auf Mutwillen noch Vorwitz deutete, besänftigten den Zorn des Geistes in etwas. »Erdenwurm«, sprach er, »was treibt dich, mich zu beunruhigen? Weißt du auch, dass du mir mit Hals und Haut für deinen Frevel büßen musst?« »Herr«, antwortete Veit, »die Not treibt mich zu euch. Hab eine Bitte, die ihr mir leicht gewähren könnt. Ihr sollt mir 100 Taler leihen. Ich zahle sie euch mit landüblichen Zinsen in 3 Jahren wieder, so wahr ich ehrlich bin.« »Tor«, sprach der Geist, »bin ich ein Wucherer oder Jude, der auf Zinsen leiht? Geh hin zu deinen Menschenbrüdern und borge da, so viel dir Not tut. Mich aber lass in Ruhe.« »Ach«, erwiderte Veit, »mit der Menschenbrüderschaft ist's aus. Auf mein und dein gilt keine Brüderschaft.« Hierauf erzählte er ihm seine Geschichte nach der Länge und schilderte ihm sein drückendes Elend so rührend, dass ihm der Gnome seine Bitte nicht versagen konnte. Und wenn der arme Tropf auch weniger Mitleid verdient hätte, so schien doch dem Geist das Unterfangen, von ihm ein Kapital zu leihen, so neu und sonderbar, dass er um des guten Zutrauens willen geneigt war, des Mannes Bitte zu gewähren. »Komm, folge mir«, sprach er, und führt ihn darauf waldeinwärts in ein abgelegenes Tal zu einem schroffen Felsen, dessen Fuß ein dichter Busch bedeckte. Nachdem sich Veit nebst seinem Begleiter mit Mühe durchs Gesträuch gearbeitet hatte, gelangten sie zum Eingang einer finsteren Höhle. Dem guten Veit war nicht wohl dabei zumute, da er so im Dunkeln tappen musste. Es lief ihm ein kalter Schauer nach dem anderen den Rücken herab, und seine Haare sträubten sich empor. »Rübezahl hat schon manchen betrogen«, dachte er. »Wer weiß, was für ein Abgrund mir vor den Füßen liegt, in welchen ich beim nächsten Schritt hinabstürze.« Dabei hörte er ein fürchterliches Brausen als eines Tagwassers, das sich in den tiefen Schacht ergoss. Je weiter er fortschritt, je mehr engten ihn Furcht und Grausen das Herz ein. Doch bald sah er zu seinem Trost in der Ferne ein blaues Flämmchen hüpfen. Das Berggewölbe erweiterte sich zu einem geräumigen Saale. Das Flämmchen brannte helle und schwebte als ein Hangeleuchter in der Mitte der Felsenhalle. Auf dem Pflaster derselben fiel ihm eine kupferne Bratpfanne in die Augen mit eitel harten Talern, bis an den Rand gefüllt. Da Veit den Geldschatz erblickte, schwand alle seine Furcht dahin und das Herz hüpfte ihm vor Freuden. »Nimm«, sprach der Geist, »was du bedarfst. Es sei wenig oder viel, nur stelle mir einen Schuldbrief aus, wofern du der Schreiberei kundig bist.« Der Debitor bejahte das und zählte sich gewissenhaft die 100 Taler zu, nicht einen mehr und keinen weniger. Der Geist schien auf das Zahlungsgeschäft gar nicht zu achten, drehte sich weg und suchte indes seine Schreibmaterialien hervor. Veit schrieb den Schuldbrief so bündig, als ihm möglich war. Der Gnome schloss solchen in einen eisernen Schatzkasten und sagte zum Valett, »Zieh hin, mein Freund, und nütze dein Geld mit arbeitsamer Hand. Vergiss nicht, dass du mein Schuldner bist, und merke dir den Eingang in das Tal und diese Felsenkluft genau. Sobald das dritte Jahr verflossen ist, zahlst du mir Kapital und Zins zurück. Ich bin ein strenger Gläubiger. Hältst du nicht ein, so fordere ich es mit Ungestüm.« Der ehrliche Veit versprach auf den Tag, gute Zahlung zu leisten, versprach's mit seiner biederen Hand, doch ohne Schwur, verpfändete nicht seine Seele und Seligkeit, wie lose Bezahler zu tun pflegen, und schied mit dankbarem Herzen von seinem Schultern in der Felsenhöhle, aus der er leicht den Ausgang fand. Die 100 Taler wirkten bei ihm so mächtig auf Seele und Leib, dass ihm nicht anders zumute war, da er das Tageslicht wieder erblickte, als ob er Balsam des Lebens in der Felsenkluft eingesogen habe. Freudig und gestärkt an allen Gliedern schritt er nun seiner Wohnung zu und trat in die elende Hütte, in dem sich der Tag zu neigen begann. Sobald ihm die abgezehrten Kinder erblickten, schrien sie ihm einmütig entgegen. »Brot, Vater, einen Bissen Brot, hast uns lange darben lassen!« Das abgehärmte Weib saß in einem Winkel und weinte, fürchtete nach der Denkungsart der Kleinmütigen das Schlimmste und vermutete, dass der Ankömmling eine traurige Litanei anstimmen werde. Er aber bot ihr freundlich die Hand, hieß ihr Feuer anzuschüren auf dem Herde, denn er trug Grütze und Hirsen aus Reichenberg im Zwergsack, davon die Hausmutter einen steifen Brei kochen musste, dass der Löffel innen stand. Nachher gab er ihr Bericht von dem guten Erfolg seines Geschäftes. »Deine Vettern«, sprach er, »sind gar rechtliche Leute. Sie haben mir nicht meine Armut vorgerückt, haben mich nicht verkannt oder mich schimpflich vor der Türe abgewiesen, sondern mich freundlich beherbergt, Herz und Hand mir eröffnet und 100 bare Taler vorschussweise auf den Tisch gezählt.« Da fiel dem guten Weibe ein schwerer Stein vom Herzen, der sie lange gedrückt hatte. »Wären wir«, sagte sie, »eher vor die rechte Schmiede gegangen, so hätten wir uns manchen Kummer ersparen können.« Hierauf rühmte sie ihre Freundschaft, zu der sie sich vorher so wenig Gutes versehen hatte, und tat recht stolz auf die reichen Vettern. Der Mann ließ ihr nach so vielen Drangsalen gerne die Freude, die ihrer Eitelkeit so schmeichelhaft war. Da sie aber nicht aufhörte, von den reichen Vettern zu kosen und das viele Tage so antrieb, wurde Veit des Lobposaunens der Geizdrachen satt und müde und sprach zum Weibe: »Als ich vor der rechten Schmiede war, weißt du, was mir der Meister Schmied für einen weise Lehrer gab?« Sie sprach: »Welche?« »Jeder«, sagt er, »sei seines Glückes Schmied, und man müsse das Eisen schmieden, weil es heiß sei. Drum lass uns nun die Hände rühren und unseren Beruf fleißig obliegen, dass wir was vor uns bringen, in 3 Jahren den Vorschuss nebst den Zinsen abzahlen können und aller Schuld quitt und ledig sein.« Darauf kaufte er einen Acker und einen Heuschlag, dann wieder einen und noch einen, dann eine ganze Hufe. Es war ein Segen in Rübezahls Gelde, als wenn ein Hektaler drunter wäre. Veit säte und erntete, wurde schon für einen wohlhabenden Mann im Dorfe gehalten, und sein Säckel vermochte noch immer ein kleines Kapital zur Erweiterung seines Eigentums. Im 3. Sommer hatte er schon zu seiner Hufe ein Herrengut gepachtet, das ihm reichen Wucher brachte. Kurz, er war ein Mann, dem alles, was er tat, zu gutem Glück gedieh. Der Zahlungstermin kam nun heran, und Veit hatte so viel erübrigt, dass er ohne Beschwerden seine Schuld abtragen konnte. Er legte das Geld zurechte, und auf dem bestimmten Tag war er früh auf, weckte das Weib und alle seine Kinder, hieß sie waschen und kämmen und ihre Sonntagskleider anziehen, auch die neuen Schuhe und die Scharlachinnen, Mieder und Brusttücher, die sie noch nicht auf den Leib gebracht hatten. Er selbst holte seinen Gottestischrock herbei und rief zum Fenster hinaus: »Hans, spann an!« »Mann, was hast du vor?« frug die Frau. »Es ist heute weder Feiertag noch ein Kirchweihfest. Was macht dich so guten Mutes, dass du uns ein Wohlleben bereitet hast? Und wo gedenkst du uns hinzuführen?« Er antwortete: »Ich will mit euch die reichen Vettern jenseits des Gebirges heimsuchen und dem Gläubiger, der mir durch seinen Vorschub wieder aufgeholfen hat, Schuld und Zins bezahlen. Denn heute ist der Zahltag.« Das gefiel der Frau wohl. Sie putzte sich und die Kinder stattlich heraus. Und damit die reichen Vettern eine gute Meinung von ihrem Wohlstande bekämen und sich ihrer nicht schämen dürften, band sie eine Schnur gekrümmter Dukaten um den Hals. Veit rüttelte den schweren Geldsack zusammen, nahm ihn zu sich, und da alles in Bereitschaft war, saß er auf mit Frau und Kind. Hans peitschte die 4 Hengste an, und sie trabten mutig über das Blachfeld nach dem Riesengebirge zu. Vor einem steilen Hohlweg ließ Veit den Rollwagen halten, stieg ab und hieß den anderen Gleiches zu tun. Dann gebot er dem Knechte: Hans, fahr gemachsam den Berg hinan. Oben bei den drei Linden sollst du uns erwarten. Und ob wir auch verziehen, so lass dich's nicht anfechten. Lass die Pferde verschnauben und einstweilen grasen. Ich weiß hier einen Fußpfad, er ist etwas doch lustig zu wandeln. Darauf schlug er sich in Geleitschaft des Weibes und der Kinderwald ein, durch dicht verwachsenes Gebüsche, und spekulierte hin und her, dass die Frau meinte, ihr Mann habe sich verirrt. Er mahnte ihn darum, zurückzukehren und der Landstraße zu folgen. Veit aber stand plötzlich still, versammelte seine sechs Kinder um sich her und redete also: Du wähnst, liebes Weib, dass wir zu deiner Freundschaft ziehen. Dahin steht jetzt nicht mein Sinn. Deine reichen Vettern sind Knauser und Schurken, die, als ich weilend in meiner Armut Trost und Zuflucht bei ihnen suchte, mich gefoppt, gehöhnt und mit Übermut von sich gestoßen haben. Hier wohnt der reiche Vetter, dem wir unseren Wohlstand verdanken, der mir aufs Wort das Geld geliehen, das in meiner Hand so wohl gewuchert hat. Auf heute hat er mich herbeschieden, Zins und Kapital ihm wieder zu erstatten. Wisst ihr nun, wer unser Schuldherr ist? Der Herr vom Berge, Rübezahl genannt. Das Weib entsetzte sich heftig über diese Rede, schlug ein großes Kreuz vor sich, und die Kinder bebten und gebärdeten sich ängstlich vor Furcht und Schrecken, dass sie der Vater zu Rübezahl führen wollte. Sie hatten viel in den Spinnstuben von ihm gehört, dass er sei ein scheußlicher Riese und Menschenfresser. Veit aber erzählte ihnen sein ganzes Abenteuer, wie ihm der Geist in Gestalt eines Köhlers auf sein Rufen erschienen sei und was er mit ihm verhandelt habe in der Höhle, pries seine Mildtätigkeit mit dankbaren Herzen und so inniger Rührung, dass ihm die warmen Tränen über die freundlichen, rotbraunen Backen herabträufelten. Verziehet hier, fuhr er fort, jetzt gehe ich in die Höhle, mein Geschäft auszurichten. Fürchtet nichts, ich werde nicht lange sein, und wenn ich's vom Gebirgsherrn erlangen kann, so bringe ich ihn zu euch. Scheuet euch nicht, eurem Wohltäter treuherzig die Hand zu schütteln, ob sie gleich schwarz und rußig ist, aber er tut euch nichts zuleide und freut sich seiner guten Tat und unseres Dankes gewiss. Seid nur beherzt, er wird euch goldene Äpfel und Pfeffernüsse austeilen. Ob nun gleich das bängliche Weib viel gegen die Wallfahrt in die Felsenhöhle einzuwenden hatte, und auch die Kinder jammerten und weinten, sich um den Vater herlagerten, und da er sie auf die Seite schob, ihn an den Rockfalten zurückzuziehen, sich anstemmten, so riss er sich doch mit Gewalt von ihnen in den dicht verwachsenen Busch, und er gelangte zu dem wohlbekannten Felsen. Er fand alle Merkzeichen der Gegend wieder, die er sich wohl ins Gedächtnis geprägt hatte. Die alte, halb erstorbene Eiche, an deren Wurzeln die Kluft sich öffnete, stand noch, wie sie vor 3 Jahren gestanden hatte, doch von einer Höhle war keine Spur mehr vorhanden. Veit versuchte es auf alle Weise, sich den Eingang in den Berg zu öffnen. Er nahm einen Stein, klopfte an den Felsen. Er solle, meinte er, sich auftun. Er zog den schweren Geldsack hervor, klingelte mit den harten Talern und rief, so laut er nur konnte: »Geist des Gebirges, nimm hin, was dein ist!« Doch der Geist ließ sich weder hören noch sehen. Also musste sich der ehrliche Schuldner entschließen, mit seinem Säckel wieder umzukehren. Sobald ihn das Weib und die Kinder von Ferne erblickten, eilten sie ihm freudenvoll entgegen. Er aber war missmutig und sehr bekümmert, dass er seine Zahlung nicht an die Behörde abliefern konnte, und setzte sich zu den Seinen auf einen Rasenrain und überlegte, was nun zu tun sei. Da fiel ihm sein altes Wagestück wieder ein. »Ich will«, sprach er, »den Geist bei seinem Ekelnamen rufen. Wenn's ihm auch verdrießt, mag er mich bläuen und zhausen, wie er Lust hat. Wenigstens hört er auf diesen Ruf gewiss.« Schrie darauf als Herzenskraft: »Rübezahl, Rübezahl!« Das angstvolle Weib bat ihn zu schweigen, wollt ihm den Mund zu halten. Er ließ sich nicht wehren und trieb es immer ärger. Plötzlich drängte sich jetzt der jüngste Bube an die Mutter heran, schrie bänglich: »Ach, der schwarze Mann!« Getrost frug Veit: »Wo?« »Dort lauscht er hinter jenem Baum hervor.« Und alle Kinder krochen in einen Haufen zusammen, bebten vor Furcht und schrien jämmerlich. Der Vater blickte hin und sah nichts. Es war Täuschung, war ein leerer Schatten. Kurz, Rübezahl kam nicht zum Vorschein, und alles Rufen war umsonst. Die Familienkarawane trat nun den Rückweg an, und Vater Veit ging ganz betrübt und schwermütig auf der breiten Landstraße vor sich hin. Da erhob sich vom Walde her ein sanftes Rauschen in den Bäumen. Die schlanken Birken neigten ihre Wipfel, Das bewegliche Laub der Espen zitterte. Das Brausen kam näher und der Wind schüttelte die weit ausgestreckten Äste der Steineichen, trieb dürres Laub und Grashalme vor sich her, kräuselte im Wege kleine Staubwolken empor, an welchem artigen Schauspiel die Kinder, die nicht mehr an Rübezahl dachten, sich belustigten und nach den Blättern haschen, womit der Wirbelwind spielte. Unter dem dürren Laube wurde auch ein Blatt Papier über den Weg geweht, auf welches der kleine Geisterseher Jagd machte. Doch wenn er danach griff, hob es der Wind auf und führte es weiter, dass er es nicht erlangen konnte. Darum warf er seinen Hut danach, der es endlich bedeckte. Weil es nun ein schöner weißer Bogen war und der ökonomische Vater jede Kleinigkeit in seinem Haushalt zu nutzen pflegte, so brachte ihm der Knabe den Pfund, um sich ein kleines Lob zu verdienen. Als dieser das zusammengerollte Papier aufschlug, um zu sehen, was es war, fand er, dass es der Schuldbrief war, den er an dem Berggeist ausgestellt hatte, von oben herein zerrissen und unten stand geschrieben, zu Dank bezahlt. Wie das Veit inne ward, rührte es ihm tief in der Seele, und er rief mit freudigem Entzücken, »Freue dich, liebes Weib, und ihr Kinder, allesamt freuet euch! Er hat uns gesehen, hat unseren Dank gehört, unser guter Wohltäter, der uns unsichtbar umschwebte, weiß, dass Veit ein ehrlicher Mann ist. Ich bin meiner Zusage quitt und ledig, nun lasst uns mit frohen Herzen heimkehren.« Eltern und Kinder weinten noch viele Tränen der Freude und des Dankes, bis sie wieder zu ihrem Fuhrwerk gelangten. Und weil die Frau groß Verlangen trug, ihre Freundschaft heimzusuchen, um durch ihren Wohlstand die filzigen Vettern zu beschämen, denn der Bericht des Mannes hatte ihre Galle gegen die Knauser rege gemacht, so rollten sie frisch den Berg hinab, gelangten in der Abendstunde in die Dorfschaft und hielten bei dem nämlichen Bauernhof an, aus welchem Veit vor 3 Jahren war herausgestoßen worden. Er pochte diesmal ganz herzhaft an und frug nach dem Wirte. Es kam ein unbekannter Mann zum Vorschein, der gar nicht zur Freundschaft gehörte. Von diesem erfuhr Veit, dass die reichen Vettern ausgewirtschaftet hatten. Der eine war gestorben, der andere verdorben, der dritte davongegangen und ihre Stätte ward nicht mehr gefunden in der Gemeine. Veit übernachtete nebst seiner Rollwagengesellschaft bei dem gastfreien Hauswirt, der ihm und seinem Weibe das alles weitläufiger erzählte, kehrte tags darauf in seine Heimat und an seine Berufsgeschäfte zurück, nahm zu an Reichtum und Gütern und blieb ein rechtlicher, wohlbehaltener Mann sein Leben lang. Ende von Abschnitt 3.